Willkommen zu meinem Musikpodcast. Mein Name ist Janete Abrão. Herzlich willkommen. Antônio Carlos Jobim, der Maestro der Bossa Nova. Antônio Carlos Jobim, auch bekannt als Tom Jobim, war ein brasilianischer Komponist, Musiker und einflussreicher Pionier der Bossa Nova. Geboren wurde am 25. Januar 1927 in Rio de Janeiro. Jobim ist der bekannteste Vertreter der brasilianischen Musik weltweit und gilt als eine Schlussfigur des Jazz und der populären Musik des 20. Jahrhunderts. Não é só minha que também passa sozinho. Er entwickelte zusammen mit anderen brasilianischen Musikern wie João Gilberto und Vinícius de Moraes die Bossa Nova. Eine Musikrichtung, die traditionelle brasilianische Rhythmen mit Jazz-Elementen kombiniert. Diese Musik war sanft, harmonisch und hat einen ganz eigenen, fast meditativen Song. Ihr weltweiter Erfolg begann in den 60er Jahren. Besonders durch das berühmte Album Jetzt Gilberto, das den Klassiker The Girl von Ipanema auf Brasilianisch Garota de Ipanema erhielt ein Lied, das Jobim gemeinsam mit Vinícius de Moraes schrieb. Neben seiner Arbeit als Komponist war Jobim auch eine talentierte Pianistin und Gitarristin. Diese Musikalität und Innovationsgeist in zu einem Vorbild für viele Künstler macht. Er arbeitet mit internationalen Musikgrößen wie Frank Sinatra und Stan Getz zusammen. Aber leider, Antônio Carlos Jobim stirbt am 8. Dezember 1994. Doch seine Erbe lebt weiter. Seine Musik hatte die brasilianische Musiklandschaft nachhaltig geprägt und bleibt ein wichtiger Bestandteil der globalen Musikkultur. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss, Baba.